1939 legte André das fast 800 Seiten mächtige Werk »Der eiszeitliche Mensch in Deutschland und seine Kulturen« vor. Darin formulierte auch Bicker seine Überzeugung, dass die Pfahlwurzel aller wesentlichen Entwicklungen der Menschheitsgeschichte im mitteldeutschen Boden zu finden sei. Aus hier ansässigen, urtümlichen, neandertaloiden Menschenformen hätten sich im Laufe des Eiszeitalters ohne Einwanderung fremder, außereuropäischer Elemente die Vorfahren der indogermanischen, nordisch-fälischen Rasse entwickelt. Eigentlich war das nichts anderes als das, was auch Heberer vertrat. Der germanische Stammbaum der Nazis wurde bis zur Menschwerdung verlängert. Entsprechend positiv waren die ersten Rezensionen des Buchs. Doch drei Jahre später, 1942, erschienen gleich drei vernichtende Kritiken. Sie stammten alle von Prähistorikern aus dem Dunstkreis des SS-Ahnenerbes und Gegnern Andres: Bernhard Rust, Gustav Schwantes, Fritz Wiegers. Alles spricht für eine konzertierte Aktion, um André, der mittlerweile in Diensten des Einsatzstabs Rosenberg am Kulturraub in Frankreich tätig war, akademisch hinzurichten. Für uns aber ist nur eines wichtig: die Angriffe erledigten Bicker. Die Kritiker brandmarkten das Buch als Beleg für die Irrtümer der Steinzeitforschung. Sie diffamierten André und Bicker als Lokalforscher von der Saale, die zwanghaft versuchten, den Geist von Weimar in seinen Anfängen schon in die Altsteinzeit zu verfolgen. Man prangerte die unwissenschaftliche, absolut aggressive Methode an, die grotesken Anschauungen. Das Buch errege, wenn nicht berechtigte Heiterkeit, so bestenfalls Kopfschütteln. Bickers nie veröffentlichtes Buchmanuskript bezeugt, wie sehr ihn die Angriffe trafen. Er verwahrt sich darin gegen schandbare Schmähartikel und persönliche Verunglimpfungen. Er sieht sich in hämischer Weise als ignorant dargestellt und realisiert, dass es sich um vernichtende Artikel handelte, die dazu führen, dass meine Arbeiten mit dem größten Misstrauen aufgenommen werden. Die letzten Kriegsjahre korrigierte Bicker immer wieder an dem Manuskript herum. André war 1942 an einer Krankheit in Paris gestorben. Niemand stand ihm zur Seite. Bicker ahnte, er war wissenschaftlich am Ende.